Still das Morgenrot glüht, Wellen plätschern ihr Lied, Fische sitzen ums Feuer am Strand. Doch wer fragt da betrübt, Simon, hast du mich lieb? Petrus Herz und der Mut ihm entschwand. Wieder sieht er den Herrn, doch jetzt nah nicht von fern, ob die Träne das Auge ihm auch trübt. Doch sein Blick macht ihm Mut, Jesus meint's mit mir gut, Herr, du weißt doch, dass Petrus dich liebt. Dreimal fragt ihn der Herr, dreimal leugnete er, dreimal hieß es, ich kenne ihn nicht. Doch auch dreimal sagt er, ja, ich liebe dich, Herr, dreimal weit meine Herde erspricht. Ach, wie hat's ihn betrübt, Simon, hast du mich lieb? Fast das Herz wollte brechen vor Wut. Petrus sprach sonst kein Wort, weinte bitter nur dort, und der Herr wusch ihn weißer als Schnee. Weinen fällt ihm zu Füßen die Sünderin hin, voll Verachtung schauen alle sie an. Doch bei ihr konnte Jesus ins Herz einziehen, denn sie hat es aus Liebe getan. Reue Tränen benetzen die Füße des Herrn. Oh, du weißt, Herr, ich hab dich so lieb. Geh in Frieden, sagt er, ich vergebe dir gern, denn sie weinte aus heiligem Trieb. Magdalena am Grabe des Meisters, er weint, denn aus sie hatte Jesus so lieb. Doch der Herr, der erstand in des Morgenrotschein, tröstet selbst sie, die so war betrübt. Sie sprach auch, oh, du weißt, Herr, ich hab dich so lieb, auch ihr Herz wollte brechen vor Weg. Hat nicht viel sie getan, doch sie weinte am Grab, wo ihr Jesus war größer denn je. Sollte Jesus auch dich fragen, Freund oder mich, Petrus am See einst gefragt, sollten wir uns nicht beugen und weinen vor ihm, ehe wir, Herr, ich lieb dich gesagt.